بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Preise den Namen deines höchsten Herrn, der erschafft und dann zurechtformt und der das Maß festsetzt und dann recht leitet und der die Weide hervorbringt und sie dann zu dunkelbrauner Spreu macht. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Wir werden dich lesen lassen und dann wirst du nichts vergessen, außer dem, was Allah will. Er weiß ja, was laut vernehmbar geäußert wird und was verborgen bleibt. Und wir werden dir den Weg zum Leichteren leicht machen. So ermahne, wenn die Ermahnung nützt. Bedenken wird jemand, der gottesfürchtig ist. Meiden aber wird es der Unseligste, der dem größten Höllenfeuer ausgesetzt sein wird. Darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Wohlergehen wird es ja jemandem, der sich läutert und des Namens seines Herrn gedenkt, so betet er. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nein, vielmehr zieht ihr das diesseitige Leben vor, während das Jenseits besser und beständiger ist. Dies ist wahrlich in den früheren Blättern enthalten, den Blättern Abrahams und Moses.